Lucien, Danglars steht am Gare du Nord. Und in London warten 100 Spitzenpolizisten auf mich. Du hast keine andere Wahl, Hombre. Ich werde jetzt nicht den Geburtshelfer spielen für deinen Katzenfilm. Tun Sie Ihren Job, Radstock. Fahren Sie nach Highgate. Gleich am Eingang vom alten Hauptportal. Da steht ein Haufen alte Schuhe auf dem Trottoir. Einer der absonderlichsten romantischen Friedhöfe des Abendlandes. Raus aus dem Tunnel, Gott sei Dank. Diese Füße gehören Redstock. Und jetzt befinden sie sich auf der anderen Seite des Meeres. Was steht denn nun in dem Bericht von Stock? Es sind 17 Füße, also 8 Paar und ein einzelner Fuß. Wo ist die Leiche? Überall, Liedner. Zerstückelt, zerrieben, verstreut. Eine so fanatische Zerstörungswut. Als wenn er Angst gehabt hätte, dass der Alte wieder nachwächst. Mein Schwiegervater kannte viele Unantastbare. Angefangen beim ehemaligen Justizminister, der bis auf die Knochen verseucht ist. Helene, ich bitte dich. Wir kriegen den Leichnam zu sehen oder wir sagen kein Wort. Es gibt keinen Leichnam. Haben Sie seinen Gärtner gesprochen? Den Mann, der dort im Haus für alles zuständig war? Ein Rohling, ein Knastbruder und halb debil. Aber Vater hielt große Stücke auf ihn. Emile Feuillon, Sie haben sich gefragt, wo Sie heute Nacht schlafen werden. Das scheint geklärt. In Polizeigewahrsam. Ich kriege ihn. Ein verhängnisvolles Vorgehen, Rodon. Ich weiß nicht genau, worauf Sie hinaus wollen, aber machen Sie es beim nächsten Mal besser. Danglars, wo sind Sie? Großer Gott, das habe ich Ihnen doch gesagt, in London. Dabei brauche ich Sie hier, in diesem Schlachthaus von Garches. Was viel beunruhigender ist als ein Nekrophiler, der vor 20 Jahren mal hier, mal da ein paar Füße abgenommen hat. Nicht mal hier, mal da. Ich vermute, er hat sie sich ausgesucht. Denn als mein Onkel starb, war er in Serbien und seine Füße ebenfalls. Warum war Ihr Onkel in Serbien? Weil er Serbe war, Kommissar. Enchanté, Kommissar. Paul de Josselin. Ich bin der Arzt von Monsieur Vaudel. Vaudel war ein außergewöhnlicher Kasus. Soweit darf ich mich äußern. Verstehe. Sie wollen mir nicht mehr sagen, solange ich nicht mehr sage. Genau so ist es. Emil, du bist am Bauch und am Bein verletzt. 4 Schüsse, 2-mal getroffen. Sag deinem Hund, der soll aufhören zu jaulen. Still, Compidon. Eine Sekunde. Für den Fall, ich kratze ab. Odell hat mich um was gebeten, wenn er sterben sollte. Wo ist dieses Schriftstück, Emil? Und die Adresse? In meiner Hose. Wenn man alles richtig ausspricht, ergibt das so etwas wie Kislovö. Kiss? Love. Küsse, alles Liebe, oder? Genau. Es vervollständigt unsere Informationen über das Taschentuch. Das Papiertaschentuch war frisch benutzt. DNA, so viel man will. Die DNA des Mörders. Wir kennen also seine Adresse, vielleicht seinen Beruf, seine Arbeitsstelle, Freunde, Familie. Wir können ihn nicht verfehlen, es sei denn, er wüsste, dass wir ihn lokalisiert haben. Er weiß es. Wenn er Zeitung liest. Der verbotene Ort von Fred Vargas. Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze. Komposition Hamann. Bearbeitung und Regie Frank-Erich Hübner. Zweiter Teil. Also die undichte Stelle liegt in der Brigade. Lesen Sie den Artikel. Lesen Sie. Die DNA-Analyse hat den Namen des mutmaßlichen Täters erbracht. Dem Vernehmen nach handelt es sich um Armel Guillaume François Louvois, 29 Jahre alt, Juwelier. Der Mann und 3 Komplizen waren seit einem Sexualverbrechen an 2 minderjährigen Mädchen vor 15 Jahren polizeilich registriert. Da stehen Einzelheiten, die nur wir allein kannten. Das Einzige, was Sie nicht schreiben, ist die Adresse des Mörders. Aber viel fehlt nicht. Wo wohnt er denn? In Paris, Rue Ordinaire 182, im 18. Arrondissement. Da wohnt Weil, in der 182. Unser Weil? Ja. Der Divisionär? Genau der. Woran denken Sie? Einer von uns hat mit jemandem gesprochen. Garches ist eine beklemmende Geschichte. Die muss man sich von der Seele reden. Aber dazu braucht man nicht den Namen von dem Typen auszuplaudern. Wenn er Armel Guillaume François Louvois heißt, das ist schon amüsant. Was ist daran amüsant, Dongla? François Louvois wie der Marquis de Louvois. Wo ist der Zusammenhang? War er ein Mörder? Zwangsläufig. Er war der große Reorganisator der Armeen Ludwigs des 14. Und überdies ein unheilvoller und brutaler Diplomat. Ihm verdanken wir die Dragonaden gegen die Hugenotten, und das will schon was heißen. Aber mal ehrlich, Danglars, es würde mich doch sehr wundern, wenn auch nur einer unter uns das Geringste über François Louvois wüsste. Die undichte Stelle liegt in der Brigade. Lesen Sie den Artikel. Dr. Lavoisier, geht es ihm besser? Augenblick, ich stelle laut, damit mein Kollege mithören kann. Irgendein Scheißkerl hat versucht, Emil zu vergiften. Schwere Entzündung, hohes Fieber. Tut mir leid, mein Lieber. Der Kerl ist im weißen Kittel und mit Mundschutz hereingekommen. Man kann nicht überall sein. Emil fürchtet zu sterben und ich verhehle Ihnen nicht, dass das durchaus passieren kann. Er lässt Ihnen zwei Dinge sagen. Haben Sie was zum Schreiben? Ja. Erstens, das Codewort steht so auch auf einer Postkarte. Ich habe nicht weiter gefragt, er ist mit den Kräften am Ende. Um wie viel Uhr hat man ihm das Gift gegeben? Das Fieber war seit Mittag hochgegangen. Zweite Nachricht, passen Sie mit dem Hund auf. Er ist allergisch gegen Paprikaschoten. Ich hoffe, Sie wissen, was er meint. Vielleicht die Fortsetzung des Codes. Denn warum sollte man einem Hund Paprikaschoten zu fressen geben? Danke, Doktor. Was denn für ein Code? Baudel liebte wohl eine alte Dame in Deutschland. Und warum sollte er Kislav auf Russisch schreiben? Keine Ahnung. Was steht weiter in dem Artikel? Es hat sich herausgestellt, dass Louvois an den Vergewaltigungen seiner Zeit nicht beteiligt war. Das heißt, die Verhaftung des mutmaßlichen Mörders von Garsch steht unmittelbar bevor. Unmittelbar. Jetzt ist Louvois schon über alle Berge. Trotzdem weiter observieren. Nicht alle Leute hören ständig Nachrichten. Befragen wir die Nachbarn. Ja, kann sein, dass Louvois noch nichts weiß und dass er zurückkommt. Mordant soll überprüfen, wo er arbeitet. Werkstatt, Laden, was weiß ich. Lassen Sie Mordant raus. Warum? Er ist angeschlagen. Ich vertraue ihm nicht. Danglars, sagten Sie nicht selbst, dass die Indiskretion durch eine Geschwätzigkeit zustande gekommen ist? Ich nehme immer das Beste an, aber befürchte das Schlimmste. Gestern Morgen hat er Sie ausgeschaltet und Emils Flucht provoziert. Mordant hat seinen Kopf ganz woanders. Meilenweit entfernt bei seiner Tochter. Man muss ihn im Blick behalten, ja, aber das ist er alles. Er hat die Alibi-Überprüfung in Avignon verpatzt. Was heißt das, Dongler? Das heißt, dass wir uns zwei professionelle Fehler geleistet haben. Und nicht die kleinsten. Vom Gesetz her verantwortlich sind Sie. Beim Stand der Dinge könnte man behaupten, dass Sie in nicht mal zwei Tagen den Start der Ermittlungen versaut haben. Ach, warum sollte Mordant mich denunzieren wollen? Irgendjemand da oben hat kein Interesse daran, dass der Fall Garsch aufgeklärt wird. Und dass Sie weiter auf Ihrem Posten bleiben. Mordant? Undenkbar. Sehr wohl denkbar. Seitdem seine Tochter sich in den Händen der Justiz befindet. Ach, das entspräche überhaupt nicht seiner Art. Man sieht, dass Sie keine Kinder haben. Suchen Sie Streit, Onkel? Ich meine eins, um das man sich wirklich kümmert. Ich kümmere mich um Tom. Ich passe auf ihn auf, ich gehe mit ihm spazieren, ich erzähle ihm Geschichten. Wo ist er im Augenblick? Das tut nichts zur Sache. Was Sie über Mordant denken, ist mies. Es ist nicht mies, seine Tochter retten zu wollen. Ich habe gesagt, was Sie denken, ist mies, Danglars. Was in Ihrem Kopf vor sich geht, ist mies. Klar ist das das. Äußerste Dringlichkeit, Kommissar. Was ist los, Lamar? Wien verlangt Sie. Wer? Wien. Thalberg. Endet wie Sie mit Berg. Wie der Komponist. Sigismund Thalberg. Österreichischer Komponist. 1812 bis 1871. Er ist aber nicht Komponist, er ist Kommissar. Sprechen Sie Deutsch, Kommissar Adamsberg? Nein, tut mir leid, aber Kommandant Danglars wird übersetzen. Ja, yeah. Sehr liebenswürdig von Ihnen. Doch ich bin Ihrer Sprache mächtig. Schön. Freue mich, Sie kennenzulernen. Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Ich habe gestern von Ihrem Fall in Garsch gehört. Wenn die Blödmänner von der Presse ihren Mund gehalten hätten, wäre eine rasche Aufklärung vielleicht möglich gewesen. Ihr Mann ist entwischt, nicht wahr? Leider, ja. Vielleicht können wir uns gegenseitig unterstützen? Wissen Sie etwas über Louvois? Ich weiß etwas über das Verbrechen. Das heißt, ich bin fast sicher, dass ich es mit demselben Täter zu tun habe. Denn es ist kein gewöhnliches Verbrechen. Schauen Sie sich mal die Videobilder von unserem Fall an. Dann bekommen Sie eine genauere Vorstellung. Sehen Sie, das ist der Tatort. Pressbaum in der Nähe von Wien. War ebenfalls ein Mann. Konrad Plügener. Jünger als Ihr Opfer, 49 Jahre, verheiratet und 3 Kinder. Getötet auf diese Weise. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Fall aussah, aber bei uns wurde der Körper so zerstückelt, dass nichts mehr davon zu erkennen war. Ist der Mörder bei Ihnen nach einem ähnlichen Modus vorgegangen? Sieht so aus, ja. Ich hatte nicht so viel Glück wie Sie, Kommissar. Ich habe lediglich Abdrücke von Bergschuhen gefunden. Ansonsten nicht die geringste Spur von dem Zerquetscher. Zerquetscher? Achso, Krabouleur, Krasseur. Genau. Die Leute hier haben ihn den Zerquetscher genannt. Sie wissen ja, sie wollen den Dingen immer einen Namen geben. War das Opfer 100% Österreicher? Keinerlei französische Wurzeln? Plügener war ganz und gar Österreicher. Und Vaudel war Franzose? Ja. Doch, warten Sie, Thalberg, es gibt da einen Hinweis Richtung Deutschland. Eine Frau Abster aus Köln. Im Moment, ich schreibe Abster. Ster. Mhm. Ich werde in seinen persönlichen Papieren danach suchen. Augenblick, ich hole das Schriftstück. Moment, Moment, ich erinnere mich an den Wortlaut. Bewahre unser kleines Geheimnis, bleibe standhaft, damit es weiterhin bestehen kann. Dann folgt ein kyrillisch geschriebenes Wort, das sowas wie Kiss Love bedeutet. Ein wenig pathetisch, finde ich. Aber was die Liebe angeht, sind die Franzosen ja geradezu ewigkeitsgläubig. Auch wenn man oft eher das Gegenteil behauptet. Wir haben also eine Frau Abster, die ihre ehemaligen Liebhaber zerstückelt. Das war natürlich nur ein Scherz. Bewahre unser kleines Geheimnis, bleibe standhaft, damit es weiterhin bestehen kann. Geben Sie mir doch mal Ihre Adresse. Ich werde mich mit den Kollegen in Köln in Verbindung setzen. Der Zerquetscher. Zerquetscher. Also gut, Armel Louvois. Was halten Sie von diesem Gesicht, Froissy? Ein Passfoto fixiert die Züge eines Menschen in einer starren Pose. Stimmt. Weil er bewegungslos in den Apparat sieht. Was ihm einen etwas dämlichen Ausdruck verleiht. Was noch? Erkennt man die Gefährlichkeit in seinen Zügen? Die Angst? Lamar, würden Sie ihm gerne im Dunkeln begegnen? Nicht unbedingt, Kommissar. Estaler? Mir fällt nichts dazu ein. Das war ja klar. Ich finde ihn normal. Normal. Okay. Ich gehe jetzt zu Vaudels Arzt. Werde ihm mal einen Besuch abstatten. Ihm und seinen imaginären Feinden. Der Doktor ist schon im Ischias weg. Wird in einer Viertelstunde wieder da sein. Behandelt er Sie auch? Ja, er hat goldene Finger. Hat er sich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag um Sie gekümmert? Ich bin aber zu Bett gefallen. Ich konnte mich gerade noch zum Telefon schleppen. Haben Sie ihn 2 Stunden später nochmal angerufen? Ich habe mich dafür schon entschuldigt. Ihren vollständigen Namen brauche ich noch. Francisco Delfino Vinicius Villayonga Franco da Silva. Ich kann kein Spanisch. Wo hört der Vorname auf und wo beginnt der Nachname? Das ist Portugiesisch. Ich bin ein Brasilianer. Meine Eltern wurden deportiert unter der Diktatur dieser Hurens. Das tut mir leid. Ist ja nicht Ihre Schuld. Falls Sie nicht auch ein Hurensohn sind. Zweiter Stock. Danke. Was gibt's, Retoncourt? Ja, die Concierge hat ihn mit einem Rucksack das Haus verlassen sehen. Im Gegensatz zu sonst ist der junge Mann diesmal nur mit einem flüchtigen Handzeichen an ihr vorübergegangen. Vielleicht wollte er zum Zug. Weil konnte es nicht bestätigen, er steht immer erst mittags auf. Er mag seinen jungen Nachbarn offensichtlich. Die Nachricht von dem Verbrechen hat ihn jedenfalls sehr verstimmt. Informieren Sie Weil darüber, dass man in Österreich einen weiteren Menschen so zerstückelt hat. Ja, mache ich. Frossi? Ja? Kramen Sie aus den Hinterlassenschaften des alten Vaudel mal alle Postkarten heraus. Ja, ist gut. Ach, und eine Nachricht von der Polizei in Avignon. Pierre Vaudel ist an diesem Nachmittag im Gericht gewesen, in Vorbereitung eines Plädoyers. Information wurde nicht überprüft. Um 19.12 Uhr nach Hause zurückgekehrt. Gut beschützt, der Herr. Der Zerquetscher ist also unterwegs. Und zu wem? Genau, Frossi. Er ist Ihnen entwischt, nicht wahr? Oh, ich habe Sie gar nicht kommen hören. Ich bitte Sie. Wie geht es denn unserem Kätzchen, der kleinen Scham? Gut, nehme ich an. Ich bin seit gestern nicht mehr zu Hause gewesen. Bei diesem Presserummel kann ich mir das schon vorstellen. Dennoch lassen Sie es mich bitte wissen, ja? Jetzt gleich? Es ist wichtig, seine Patienten in den ersten 3 Tagen nach einem Eingriff zu beobachten. Ich hatte Sie nicht erwartet und muss mich erst einmal stärken. Wir könnten in aller Bescheidenheit gemeinsam eine Kleinigkeit essen, nicht wahr? Greifen Sie zu. Oh, danke. Ihr Concierge hält sich für einen Magier mit goldenen Fingern. Ach was. Francisco glaubt nur gern an Dinge, die über seinen Verstand hinausgehen. Das kann man gut verstehen, wenn man weiß, dass seine Eltern unter der Diktatur deportiert wurden. Von diesen Hurensöhnen. Gott verdamm sie. Genau. Ich verbringe viel Zeit damit, dieses Trauma zu lindern. Seine Sicherung brennt dauernd durch. Seine Sicherung? Mhm. Jeder Mensch hat eine. Mehrere sogar. Wie bei einem Stromkreis. Alles greift ineinander. Wenn Sie sich den Fuß verstauchen, nimmt das gesunde Bein eine veränderte Haltung an. Der Rücken stellt sich schief, der Hals reagiert. Der Kopfschmerz, der Magen verkrampft, der Appetit geht weg, die Aktivität schwindet. Angst stellt sich. Ein Kurzschluss. Ich habe vereinfacht. Und warum brennt Franziskos Sicherung durch? Blockade. Im Hinterkopf. Dort, wo sein Vater sitzt. Das Segment ist fest, das Occiput bewegt sich nicht mehr. Möchten Sie noch etwas von dem Salat? Oh, nein, danke, danke. Und bei Emil? Die Mutter. Akutes Empfinden von Ungerechtigkeit. Und dann schlägt er zu. Aber jetzt fast kaum noch. Und Pierre Vaudel? Ah, da wären wir also doch bei ihm. Tja. Nun, da die Presse alle Einzelheiten mitgeteilt hat, ist das Berufsgeheimnis ja wohl gegenstandslos geworden, nicht wahr? Was wollte der Mörder? Haben Sie eine Logik erkennen können? Ein Ritual? Nein, eher Angst. Zorn. Ein unbekanntes System. Ich habe versucht, es zu zeichnen. Hier, sehen Sie sich an. Ah, das ist ja interessant. Hirn, Leber, Herz. Er scheint auch die Verbreitung der Seele im Auge zu haben, nicht wahr? Der Mann ist mehr als ein Mörder. Er ist ein Vernichter. Wie mein österreichischer Kollege sagt, ein Zerquetscher. Aha, ein Zerquetscher. Ja. In der Nähe von Wien muss er einen weiteren Menschen auf diese Weise zerstört haben. Ach, aus der Familie von Vaudel? Wieso? Es war nicht einfach eine Blockade, die ich in Vaudels Schädel entdeckt hatte. Es war etwas weit Schlimmeres. Was, Doktor? Er litt unter Obsessionen. Er lebte wie in einem hermetisch abgeschlossenen Raum, in dem es spukte, einem schwarzen Verlies. Mit ihm sozusagen seine ganze Familie und ihr dunkles Geheimnis. Und er versuchte, sie zu schützen. Wovor? Vor dem Tod? Vor der Vernichtung. Es gab noch drei weitere auffällige Dinge bei ihm. Er hing auf besessene Weise an seinem Familiennamen. In seiner Beziehung zu seinem Sohn war er zerrissen zwischen Stolz und Ablehnung. Er liebte Pierre, aber lieber wäre es ihm gewesen, es hätte ihn nie gegeben. Er hat das ganze Erbe seinem Gärtner Emil vermacht. Das war für ihn in der Konsequenz nur folgerichtig. Und drittens? Vaudel besaß einen grenzenlosen Hochmut, der ein Gefühl von Unbesiegbarkeit in ihm erzeugte. War er verrückt? Ja, total verrückt. Wenn man darunter versteht, nach der Logik einer Welt zu leben, die nicht die Logik der Welt ist. Und dann bricht eines Abends die Wirklichkeit in sein Theater ein. Er wird ermordet. Der Paranoiker löst am Ende den Hass aus, den er geargwöhnt hatte. Ja, es wäre wohl sehr viel verlangt, nicht wahr, wenn ich Sie bitten würde, noch einmal wiederzukommen. Damit Sie in meinen Schädel reingucken können. Wie wäre es mit einem Tinnitus? Woran haben Sie das erkannt? An Ihrer Art, sich ans Ohr zu fassen. Ich war schon beim Arzt. Man kann nichts dagegen tun, nur sich daran gewöhnen und es vergessen. Und dafür habe ich eine Begabung. Aber ein Tinnitus verblasst nicht wie eine Erinnerung. Ich könnte Sie schon davon befreien, falls Sie wollen. Warum sollten wir unnötig schweren Ballast mit uns herumschleppen? Dieses Alphabet, Dongla, benutzt man nicht nur in Russland, oder? Nein, auch in den Sprachen anderer slawischer Völker der orthodoxen Kirche. Sie haben mir doch gesagt, dass Ihr Onkel Serbe war. Also sind seine abgeschnittenen Füße serbische? Ich bin nicht sicher, ob Sie von meinem Onkel sind. Von wem dann? Von einem Cousin vielleicht, einem Mann aus demselben Dorf. Aber doch einem serbischen Dorf, oder? Serbisches Wort, serbische Füße, meinen Sie? Ja. Zwei serbische Signale in wenigen Tagen. Ist doch ungewöhnlich. Sie haben nichts miteinander zu tun. Und dabei wollten Sie erst gar nicht, dass wir uns mit den Füßen von Highgate befassen. Der Wind dreht sich. Was kann ich dafür, Kommandeur? Mein Onkel kannte kaum Leute in Frankreich. Schon gar nicht einen steinreichen Juristen in Garch. Schreien Sie nicht so, Dongla. Ich habe einen Tinnitus. Es tut mir weh. Seit wann? Seit Quebec. Das haben Sie mir nie gesagt. Weil es mir bis jetzt egal war. Ich faxe Ihnen Vaudels Liebesbrief. Finden Sie etwas, Danglars, das mit Kiss anfängt? Irgendetwas. Nur serbisch muss es sein. Heute Abend noch? Es geht um Ihren Onkel, Kommandant. Es heißt Kiseljevo. Und ist das doch von meinem Onkel? Nein, das ist es nicht. So hat Estaler es nicht ausgesprochen. Er hat gesagt Kislov. Das ist dasselbe. In Westeuropa sagt man Kislova für Kiseljevo. So wie man Belgrad für Beograd sagt. Ausgezeichnet, Donga. Da haben wir die Verbindung zwischen London und Garsch. Das ist der Tunnel, der schwarze Tunnel. Nein, dort unten fangen viele Namen mit K an. Das müsste schon ein Riesenzufall sein, wenn eine Verbindung zwischen den Schuhen meines Onkels und dem Blutbad von Garsch bestünde. Sie wissen doch, was ich von Zufällen halte. Ja, dann sind wir eben ganz sachte zu den Füßen von Igat hingeführt worden. Highgate. Von wem? Von Lord Fox. Oder genauer von seinem so plötzlich verschwundenen kubanischen Freund. Er wusste, wo Stock mit Besuchern lang zu gehen pflegte und dass wir ihn an dem Abend in London begleiten würden. Und warum sollte man Red Stock und uns so ganz unauffällig dahin geführt haben? Weil der Fall Garsch in seiner ganzen katastrophalen Dimension zwangsläufig an unsere Brigade gehen würde. Das wusste der Mörder. Er musste also dafür sorgen, dass London uns noch im Gedächtnis war, wenn es in Garsch losging. Der Fußabschneider und der Serketscher gehören zu ein und derselben Geschichte. Wo liegt dieses Kislov? Kislova, am Südufer der Donau, 2 Schritt von der rumänischen Grenze entfernt. Ein Dorf nicht mehr als 800 Seelen. Hat Ihr Onkel jemals davon gesprochen, dass eine Familie im Dorf in eine Vendetta verstrickt wäre? Einen Bandenkrieg oder sowas? Der Doktor sagt, Vaudel sei von einer solchen Vorstellung besessen gewesen. Familienrache, nein, das gab es nicht. Man erzählte nur von einem riesigen Dämon am Waldrand. Aber falls Sie recht haben sollten, Kommissar, dann beobachtet uns der Serquetscher mit Sicherheit. Und das seit London. Haben Sie Ihre Waffe bei sich? Unten im Parterre. Dann holen Sie sie in Ihr Schlafzimmer. Hol schon deine Klamotten, Blödmann! Und such deine Knarre nicht, die hab ich! Ich mach uns einen Kaffee. Spiel ja nicht den Coolen, ja? Sag nicht, dass du nicht weißt, wer ich bin. Sicher weiß ich das. Du bist der Serquetscher. Der was? Der Zermalmer. Der verbissenste Mörder des neuen Jahrhunderts. Ich will einen Kaffee. Ob du mich jetzt abknallst oder danach, was macht das für einen Unterschied? Du hast die Waffen. Du blockierst die Tür. Hast du keine Kaffeemaschine? So schmeckt er besser. Hast du schon gefrühstückt? Ja, bitte. Wie du willst. Ich jedenfalls esse jetzt was. Du isst, wenn ich es will! Wenn ich nicht esse, kann ich dich nicht verstehen. Da kann ich nicht verstehen, was du sagst. Du spielst den Überlegenen, was? Nein, ich bereite mir mein letztes Frühstück. Stört dich das? Ja! Dann schieß. Sag mir wenigstens, wie du ihn findest. Es scheint, du verstehst was vom Kochen. Und woher weißt du das? Von deinem Nachbarn, Divisionär Weil. Ein Freund von mir. Er mag dich. Den Serquetscher. Ach, was. Ich sag einfach Serketsch oder Serk. Ich weiß, dass du im Schilde führst, Blödmann. Ohne dich kränken zu wollen. Versuchst mich zum Reden zu bringen. Bist ja ein erfahrener alter Bulle. Versuchst mich aus dem Konzept zu bringen und pustest mir dann die Eier weg. Nein. Dein Leben ist mir scheißegal. Was interessiert dich denn überhaupt, Blödmann? Bist du enttäuscht? Hast du dir einen anderen Gegner vorgestellt? Nein. Es heißt, du bist der beste Bulle und ich bin gekommen, dir das Leben zu versauen. Du hast Tiere? Wie rührend, das ist ja was für Schwachsinnige. Gehört sie dir? Nein, sie gehört dem Garten. Hast du Kinder? Nein. Es ist einfach immer Nein zu sagen, was? Nach da oben zu verduften und sich die anderen auf der Erde abstrampeln zu lassen, stimmt's? Wohin da oben? Nach da oben eben, Wolkenschaufler. Oh, du bist ja gut informiert. Man findet alles über dich im Internet. Deine Fresse und deine Großtaten. Was hat die denn, verdammt? Wahrscheinlich ist eines ihrer Kleinen irgendwo eingeklemmt. Ignorieren wir es einfach. Du. Ja, du ignorierst es, weil du ein Mistkerl bist und dich nie um jemanden kümmerst. Na dann sieh nach, Serk. Klar, und in dem Moment haust du ab, du Idiot. Schließ mich im Arbeitszimmer ein. Das Fenster ist vergittert. da du ja so viel besser bist als ich. Beweis es. Lass dir nichts einfallen, von hier zu verschwinden. Wenn du das Kätzchen findest, dann fass es unterm Bauch oder beim Fell im Nacken. Fass es bloß nicht am Kopf an. Adamsberg, Adamsberg, feinfühlig wie eine Mutter. Na los, Lombre. Packe sie schon mit an. Unter dem Stapel ist ein Kätzchen eingesperrt. Sie sehen doch, ich habe nur einen Arm. Wer sind Sie überhaupt? Und was sollen diese Waffen? Ich bin ein Verwandter. Der Kommissar trainiert mich im Schießen. Sehen Sie es? Ist es verletzt? Ich kann kein Blut sehen. Ich liebe Blut. Wenn Sie gesehen hätten, wie sich der Bauch Ihres Großvaters unter den Geschossen leert und Ihr eigener abgerissener Arm Blut pisst wie eine Fontäne, dann würden Sie nicht so reden. Was hat Ihnen Ihre Mutter eigentlich beigebracht? Sie, geben Sie das Kätzchen her, ich traue Ihnen nicht. Wie der letzte Kretin, eingeklemmt unter einem Stapel Kisten, unfähig da rauszukommen. Wie du. Ich habe die kleine Katze mit einem einzigen Stiefeltritt getötet. Sie ist überall hingespritzt. Nicht sehr komisch, dein Nachbar, da ziehe ich weit vor. Siehst du dieses Fläschchen? Ja. Siehst du den Stöpsel? Ja. Wenn ich ihn rausziehe, stirbst du. In weniger als einer Sekunde. Was ist das für eine Sauerei? Nitrocitraminsäure. Verwandelt sich bei Kontakt mit der Luft sofort in ein tödliches Gas. Dann krepierst du mit mir, Blödmann! Alle Leute von der Kripo lassen sich in einer zweimonatigen intrakutanen Behandlung dagegen immunisieren. Wenn ich den Stöpsel ziehe, stirbst du. Herzerweiterung, bis das Herz zerspringt. Was verlangst du? Dass du die Waffe fallen lässt, die Schublade dort aufziehst und die Handschellen rausnimmst. Drecksbulle! Mag sein. Mag sein, ich schaufle Wolken da oben. Aber wenn ich wieder runterkomme, bin ich schnell. Pass auf mit der 38er. So eine Waffe steckt man sich nicht so tief in der enge Jeans. Wenn du Pech hast, zerlöchert sie dir den Arsch. Sag mal, hältst du mich für total beknackt? Ja, für total beknackt. Für ein Kind. Für ein wildes Tier. Aber nicht für einen Idioten. Ich bin hier, weil du mich nicht verhaften kannst. Weder heute noch morgen noch sonst wann. Erinnerst du dich, warum ich hergekommen bin? Um mir das Leben zu versorgen. Genau! Du kannst mich weder töten, noch einsperren, noch deine Hetzjagd fortsetzen. Bist du unberührbar? Ist dein Vater Minister, der Papst, Gott? Nein. Du bist mein Vater, du Arschloch. Scheiße, die Fiole! Wenn du dir schon einen Vater suchst, dann solltest du doch was Besseres wählen als mich. Es ist nicht besonders interessant, der Sohn eines Bullen zu sein. Adamsberg, der Vater des Zerquetschers. Eines Tages zermalmt der Sohn den Vater, raubt ihm seinen Thron. Dass du Bearner bist, mag ja durchaus sein. Aber als Vater sucht er jemand anderen. Wie heißt denn deine Mutter? Giselle Louvois. Du hast sie gebumst in einer Nacht bei der kleinen Brücke über der Jocelyne. Danach hat sie dir geschrieben und dich um Hilfe gebeten. Und du hast nie geantwortet, weil es dir scheißegal war und weil du ein Feigling bist. Ich habe nie einen Brief bekommen. Wer sagt dir, dass deine Mutter dich nicht belogen hat? Warum sollte sie sowas erfinden, Mistkerl? Es gab keinen Grund, damit hausieren zu gehen. Dann frag doch mal die anderen im Dorf. Matt, Pierrot, Manu oder Lulu, wie immer sie auch heißen. Die rissen alles auf, was ihnen vor die Hose kam. Nein, eine Giselle hab ich nie gekannt. Du lügst! Saketsch, was ist mit uns? Trinken wir ja Kaffee bis ans Ende unserer Tage? Du bleibst hier bei deinen blöden Katzen und kannst überhaupt nichts tun. Du wirst meinen Namen in den Zeitungen lesen, verlass dich drauf. Und du in deinem verdammten Büro bist erledigt. Und du wirst keine Lust haben, den Leuten zu erzählen, dass du der Vater von Zerketsch bist, stimmt's? Und dass es deine Schuld ist, dass Zerketsch ausgerastet ist, weil du ihn im Stich gelassen hast. Ich hab dich nicht mal gezeugt. Hast du mal deine Visage gesehen? Und hast du meine gesehen? Bearner Visagen, na und? Aber es gibt ja ein absolut untrügliches Mittel, das rauszufinden, Serk. Wir haben deine DNA und wir haben meine. Und die vergleichen wir. Ja? Wage es. Sie sind ohnmächtig geworden. Ist Ihnen das schon öfter passiert? Zum ersten Mal im Leben. Nach was riechen Sie? Nitrocitraminsäure, die sich über mich ergossen hat. Kenne ich nicht. Ich habe den Namen erfunden. Klingt doch gut, oder? Sie fühlten sich nicht wohl, aber was war es genau? Herzschmerzen. Ich fühlte mich benommen. Kaputt. Ist Ihnen das schon öfter passiert? Einmal in Quebec, aber das war nicht dasselbe Gefühl. Außerdem hatte ich da gesoffen wie ein Loch. Legen Sie sich mal hier drauf. Ja. Ziehen Sie nur die Schuhe aus. Haben Sie Schmerzen im Zwischenrippenraum hier rechts? Au. Sehr gut. Ich werde die Pleura lockern müssen. Hatten Sie mich eingeschläfert? Nein, das haben Sie ganz allein gemacht. En passant habe ich auch noch den Tinnitus behandelt. Aber man muss auch essen. Gemüseeintopf. Darüber hinaus habe ich gesehen, was ich sehen wollte. Die natürliche Struktur. Und? Ich habe bisher nur einen einzigen anderen Fall wie den Ihren erlebt. Bei einer alten Frau. Das heißt? Das fast vollständige Fehlen von Angst. Eine seltene Veranlagung. Im Gegenzug ist freilich auch die Gefühlsintensität reduziert. Das Begehren von Dingen ist mäßig. Leichter Hang zum Fatalismus. Hin und wieder die Versuchung, sich allem durch Flucht zu entziehen. Schwierigkeit mit dem Umfeld, stumme Räume. Tja, man kann nicht alles haben. Zwar liefert einem das mitunter geniale Ideen, die von woanders herzukommen scheinen, gewaltige Vorräte an Erinnerungen und Bildern, aber es können dabei ebenso gut toxische Dinge an die Oberfläche steigen, die um jeden Preis in der Tiefe bleiben sollten. Können Sie mir folgen? Oh, ja, ja, sehr gut. Was passiert dann? Dann unterscheiden Sie nicht mehr zwischen richtig und falsch, zwischen Trugbild und Wirklichkeit, Möglichem und Unmöglichem. Kurz, Sie mischen Salpeter, Schwefel und Kohle. Und das knallt. Genau. Haben Sie Kinder? Eins. Aber Tom ist noch ganz klein. Nun, dann erklären Sie ihm die Welt. Gehen Sie mit ihm spazieren. Schaffen Sie sich Bindungen. Was die Frauen angeht, frage ich gar nicht erst danach. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Mangelndes Vertrauen. In die Frauen? In Sie. Das ist meine einzige kleine Sorge. Essen Sie, Kommissar. Ich verlasse Sie jetzt. Ich habe noch einen Patienten. Und ziehen Sie die Tür gut hinter sich zu. Emil, komm durch, wie es aussieht. Oh, gut. Ich komme gerade von Dr. Josselin. Er hat mich repariert, als hat er einen Heizkessel geflickt. Das ist ja was ganz Neues, dass Sie zum Arzt gehen. Ich wollte mich nur mit ihm unterhalten. Aber dann bin ich bei ihm in der Praxis umgekippt. Ich hatte zwei nervenaufreibende Stunden heute Morgen. Ein Einbrecher, der plötzlich mit einer P38 vor mir stand. Verdammt, ich hatte ihm doch gesagt, Sie sollen sie mit hinaufnehmen. Als er begriffen hatte, dass ich kein Geld habe, ist er abgehauen. Und ich war fix und fertig. Wer hat den Hund gewaschen? Ist er leer? Was, nee. Er konnte ihn nicht mehr ertragen. Copidos Kot ist identisch mit dem von Emils Lieferwagen. Dann wurden also beide Proben auf demselben Hof aufgelesen. Das lockert die Schlinge um Emils Hals, aber es wäscht ihn nicht rein. Ebenso wenig Pierre Baudel Junior, der häufig spielt und auch Pferderennbahnen und Reitsportzentren frequentiert. Er will sogar ein Pferd kaufen. Das hat er mir nicht erzählt. Seit wann wissen Sie das? Die Kollegen in Avignon haben es gestern erfahren und ich heute. Aber es gibt haufenweise Leute, die Rennplätze besuchen. Was uns gigantische Mengen von Pferdemist liefert. Eine ungleich häufiger vorkommende Substanz als andere. Was? Na, als Reste von Bleistiftspänen und Bleiminen zum Beispiel. Wenn man sowas an einem Tatort fände, wäre das sehr viel kostbarer als Pferdemist. Schon weil Zeichner nicht irgendwelche Stifte benutzen. Was für Stifte nehmen Sie? Cargo 401B und Serial H für die harten Linien. Und das hier sind Späne von Cargo 401B und Serial H. Mit Pulverspuren von Zeichenkohle. Donglar, werden Sie konkret. Eine Mannschaft hat das Terrain, auf dem Emil angeschossen wurde, nach Patronenhülsen abgesucht. Es wurden drei gefunden. Für vier Schüsse? Eine gute Ausbeute. Es wurde auch die vierte gefunden. Wo? Bei Baudel Junior. Sie war unter seinen Kühlschrank gerollt. Die Männer haben sie darunter vorgeholt, aber keinen Revolver gefunden. Wer hat das Terrain nach den Hülsen abgesucht? Morel und Mordant. Ich dachte, Mordant observiert das Haus von Armel Lovar. Hat er nicht. Er wollte mit Morel gehen. Tja, das... Baudel Junior gibt vier Schüsse auf Emila, aber sammelt nur eine Hülse auf? Wozu soll dieses Spiel gut sein? Dass Sie vermuten, dass die vielleicht in der Trommel hängen geblieben ist. Wer? Sie? Die Brigade in Avignon. Und die finden nichts daran merkwürdig? Pierre Baudel entledigt sich des Revolvers, aber wirft erstmal die hängen gebliebene Hülse weg, die er dummerweise verliert in seiner Küche, wo sie unter den Kühlschrank rollt. Und warum haben die Kollegen so gründlich gesucht? Wussten die, dass da was drunter liegt? Die Ehefrau soll ihnen einen Hinweis gegeben haben. Das wird mich aber sehr wundern, Donglar. Wenn diese Frau ihren Mann verrät, liebt Cupido seinen Emil nicht mehr. Der Leiter der Brigade dort ist nicht der Schnellste. Aber dann kam ihm doch der Gedanke, es könne jemand die Hülse da hingelegt haben. Dann haben sie die große Nummer gemacht, Entnahme von Mikroproben und so weiter, und haben tatsächlich was gefunden. Was? Spuren von Bleiminen und Holzspäne von einem Stift, wahrscheinlich an den Schuhsohlen hereingetragen. Aber Pierre benutzt keinen Bleistift. Woran denken Sie, Donner? An das Schlimmste, das sagte ich Ihnen schon. Die Zeit, die Späne zu analysieren, den Bleistift zu identifizieren, ihn mit dem Muster zu vergleichen, das lässt uns 4 Tage. Sie rauchen wieder? Seit Sie angefangen haben zu reden. Sie soll es besser nicht tun. Es deutet auf eine Verhaltensänderung. Wer glaubt sowas? Noch niemand. Sprechen Sie Klartext, Donner. Jemand will Sie hochgehen lassen, ganz eindeutig. Sie sollen hochgehen und ein anderer soll anstelle des Serquetschers den Kopf hinhalten. 3 oder 4 Tage bleiben uns, mehr nicht. Das heißt, wir müssen Serg vorher finden. Serg? Den Serquetscher. Hat Thalberg aus Wien uns das Dossier geschickt? Hier. Aber was würden Sie denn zu dem österreichischen Mord sagen? Dass den auch Emil begangen hat? Das ist ja wohl kaum vorstellbar. Sie werden sagen, dass das nichts miteinander zu tun hat. Sie werden sagen, dass Emil aus Mangel an Fantasie einfach den Modus des österreichischen Falls kopiert hat. Ich fahre nach London. Wir können ihn mit den Schuhen kriegen. Sie fahren nirgendwo hin, Kommandant. Ich muss weg. Und ich brauche einen Mann, der in der Zeit die Abteilung übernimmt. Klären Sie Ihre Dinge mit Stock per Telefon und Videokonferenz. Wohin wollen Sie? Sie selbst haben es gesagt. Wir können ihn mit den Schuhen kriegen. Ich muss nach Kislova, in das Dorf dieses Dämons. Nach 20 Jahren wird sich dort niemand mehr an den Besuch des Fußabschneiders erinnern. Ich will dorthin, um den schwarzen Tunnel zu suchen, der zwischen Vaudel und diesem Dorf gegraben wurde. Wir müssen in ihn eindringen, der Geschichte auf den Grund gehen, sie mit der Wurzel ausreißen. Wann fahren Sie? In 4 Stunden. Ich fliege nach Venedig und nehme dort den Nachtzug nach Belgrad. Die Botschaft sucht mir noch einen Dolmetscher. Sie sind viel zu exponiert. Ich reise mit Ihnen. Wenn die mich fertig machen wollen, Donglar, und Sie sind bei mir, wirft man Sie mit mir in einen Topf. Und falls die mich einbuchten, sind Sie der Einzige, der mich da rausholen kann. Dazu werden Sie 10 Jahre brauchen. Machen Sie sich drauf gefasst. Was den Übersetzer angeht, das könnte Slavkos Enkel übernehmen. Vladislav Moldovan. Er arbeitet als Dolmetscher für Forschungsinstitute. Ein ebenso glückliches Naturell wie sein Großvater. Wann fährt der Zug in Venedig ab? Das sage ich Ihnen dann noch. Ich muss jetzt erstmal nach Hause ein paar Sachen und meine Uhren einpacken. Es fehlt mir was, wenn ich die Zeit nicht sehe. Ihre Uhren gehen doch ohnehin nicht genau. Weil ich sie nach Lucio stelle. Er pinkelt ungefähr alle 1,5 Stunden an dem Baum. Es gibt aber zwangsläufig Abweichungen. Sie brauchen doch nur das Gegenteil zu tun. Ihre Armbanduhren nach der Wanduhr stellen. Dann haben Sie die exakten Pinkelzeiten von Lucio. Ich will gar nicht wissen, zu welchen Zeiten Lucio pinkelt. Was sollte mir das bringen? Schon gut. Das ist Redstocks letzter Bericht. Es liegen jetzt die Feinanalysen vor. Die Schuhe sind alle französische, außer denen meines Onkels. Einige von diesen Schuhen, 4 Paar wenigstens, sollen nicht älter als 12 Jahre sein. Das entspräche dem Handlungszeitraum des Quetschers. Hat Stock ein Problem mit den anderen Schuhpaaren? Ja. Bei einigen von den Füßen haut der Zeitabstand von nur 12 Jahren nicht hin. Die Zusammensetzung des Lacks weist eher auf den Zeitraum von 1972 bis 1976 hin. Da ist sich Stock sicher? So gut wie. Und er treibt die Analysen voran. Ein Paar Herrenschuhe ist aus Straußenleder, selten und sehr teuer hergestellt. Zu einem Zeitpunkt, als der Serquetscher erst 10 Jahre alt war. Das wäre dann ein verdammt frühreifes Kind. Ja, einige Paare könnten sogar 25 oder 30 Jahre alt sein. Ich weiß, was Sie mir jetzt sagen werden. Dass in Ihrem blöden Dorf Caldes manche Kinder schon in der Wiege Frösche zum Explodieren brachten, indem sie ihnen eine brennende Zigarette ins Maul steckten. Aber es gibt Grenzen. Ich wollte keineswegs von den Fröschen sprechen. Sie fangen ja wieder richtig an zu rauchen. Wegen Ihrer Froschgeschichte. Es ist immer wegen irgendetwas. Ich jedenfalls höre mit dem Weißwein auf. Das hier ist mein letztes Glas. Ich gehe zu Rotem über. Das ist zwar gewöhnlicher, aber es hat weniger Säure. Der Weißwein macht mir den Magen kaputt. Gute Idee, Donglar. Seine Mutter, hat man die gefunden? Immer noch nicht. Und die Familie der Mutter? bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Louvois in ihrer Gegend. Es ist ja 2 Tage, Herr Kommissar, und wir haben nicht 1000 Leute zur Verfügung. Froissy? Ja? Wie weit sind Sie mit den Telefonen? Wir finden kein auf seinen Namen angemeldetes Gerät. Ach. Man muss ihm eins geschenkt haben. Oder er hat's geklaut. Dongla, haben Sie im Kopf, wer zum Stab in Avignon gehört? Besorgen Sie mir die komplette Liste. Wen suchen Sie? Ein Vietnamese, mit dem ich mal in Messigy im Tandem gearbeitet habe. Er rauchte mit der Nase, konnte mehrere Zentimeter über dem Boden schweben, spielte ganze Musikstücke auf Gläsern. Liat No Mai Tien Din. Er hat mir im Dezember letzten Jahres erst geschrieben. Er schickt mir oft einen Gruß aus dem Urlaub mit asiatischen Weisheiten wie "Iss nicht deine Hand, wenn du kein Brot mehr hast." Das ist ziemlich dämlich. Klar, er erfindet sie. Antworten Sie ihm? Mir fallen solche Sätze nicht ein. Hallo? Ah, hallo, Dean. Hier Jean-Baptiste. Danke für deine Karte vom Dezember. Jetzt haben wir Juni, aber du warst schon immer langsam. Und der langsame Mensch läuft weniger schnell als der Schnelle. Hast du bemerkt, dass wir am gleichen Fall dran sind, Baudel? Die unschuldige kleine Patronenhülse und am Kühlschrank, hm? Genau. Und der Idiot, der sie da hingelegt hat, ist auch noch mit Bleistiftspänen an den Sohlen über den Teppichboden gelaufen. Mach dir nichts draus. Wir haben Fordell in Freiheit gelassen und werden dir den Bleistifttypen so schnell wie möglich liefern. Den? Mir wäre es lieber, ihr liefert ihn nicht allzu schnell. Sagen wir mittelmäßig schnell zum Beispiel. Oder auch sehr langsam. Warum das? Das kann ich dir nicht sagen. Ah, der Weise verrät dem Dummen nichts. Das funktioniert nicht, Jean-Baptiste. Nicht korrekt. Überhaupt nicht korrekt, Dean. Stell dir einmal vor, dass ein hundsgemeiner Dreckskerl mich mit allen Sachen in einen Sumpf von Scheiße geworfen hat. Oh, das kommt vor. Und dass ich im Begriff bin, darin zu versinken. Siehst du die Szene? Als wenn ich dabei wäre. Das heißt, ich stecke meine eigene Hand in die Scheiße, um dich da rauszuholen, ohne dass ich weiß, warum. So ist es. 2 Tage Bettruhe. Hm? Du darfst natürlich aufstehen. Ich danke dir. Über dem Fieberanfall hast du die Hülse in deiner Tasche vergessen. Du gewinnst 2 freie Tage. Donnerstag, Freitag, das Wochenende hintendran. Und einen Vorschuss auf einen Gefallen meinerseits. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn man mal an einem Tatort eine kleine Strähne von deinen glatten schwarzen Haaren finden sollte. Ich verstehe. Ich danke dir, Dean. Mach's gut. Sie sind wahnsinnig, das von Dean zu verlangen. Der Mann des Ostens schwatzt nicht wie die gedankenlose Amsel. Es wird nicht herauskommen, Dongla. Was machen wir mit Mordant? Erstmal lassen wir ihn seine Tochter aus dem Knast holen. Ich habe Slavkos Enkel erreicht. Er wird am Bahnhof Santa Lucia in Venedig sein, vor Wagen 17. Wie erkenne ich ihn? Ganz einfach, er ist mager und sehr behaart. Seine langen Haare gehen in die Rückenbehaarung über. Das Ganze schwarz wie Tinte. Du hast Besuch. Danke. Oh, mein Chef, Divisionär Weil. Chef, das war einmal. Oh, hätte ich Sie ja beinahe verfehlt. Sind Sie zufällig hier? Nein, nicht ganz zufällig. Es tut mir leid, aber ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Ja. Haben wir noch Zeit auf ein Bier? Aber ein ganz schnelles. Dann werden wir uns damit begnügen müssen. Sie wandern aus, mein Freund. Warum haben Sie nicht angerufen? Das werden Sie noch verstehen. Ein Unwetter braut sich über Ihrem Kopf zusammen, aber ich habe keine Beweise. Dann nennen Sie mir Motive. Der Mörder von Garsch hat einen Beschützer. Ganz oben? Ja, sicher. Man wünscht nicht, dass Sie den Fall aufklären. Ein Dossier, ein ziemlich dürftiges, ist gegen Sie angelegt worden. Von wegen Fluchtbegünstigung eines Verdächtigen in Villefeuillon. Ja, und man denkt daran, Préval mit der Ermittlung zu beauftragen. Préval ist korrupt? Oh ja, notorisch korrupt. Ich habe Ihr Dossier verschwinden lassen. Danke. Sie werden seinen nächsten Schlag ausholen, einem noch stärkeren. Und meine Wenigkeit wird dagegen nichts mehr ausrichten können. Haben Sie was geplant? Außer, dass Sie jetzt wegfliegen? Schneller laufen als die. Den Ball kriegen, bevor er den Boden berührt. Glauben Sie etwa, die wissen nicht, wie man Beweise in Luft auflöst? Sie sind nicht besonders komisch, Monsieur Weil. Nein, aber die auch nicht. Nie. Ich habe doch keinerlei Möglichkeit, den Mann da oben zu identifizieren. Die da oben bedienen sich immer bei denen, die von unten nach oben gelangen wollen. Also, wer steht auf der ersten Sprosse? Mordant. Hm. Den benutzen Sie für das Versprechen, seine Tochter freizulassen. Und wer steht Ihrer Meinung nach auf der zweiten Sprosse? Pression? Er steuert Mordant. Aber ich glaube nicht, dass er an dem Deal beteiligt ist. Dritte Sprosse, der Leiter, der Richter in dem Prozess. Es tut mir leid, weil ich hatte keine Zeit mehr, über all das den Kopf zu zerbrechen. Sie sind sehr spät dran. Da Sie fort müssen, werde vielleicht ich mich an Ihrer Stelle mit einigen der Sprossen beschäftigen. Mit dem Richter? Oh, oh, oh, oh, darüber, so hoffe ich. Ich rufe Sie an. Nicht unter Ihrer und auch nicht von meiner normalen Nummer aus. Hier, Ihres, meins. Was? Schalten Sie es erst ein, wenn Sie über die Grenze sind. Und niemals, wenn Ihr anderes Telefon in Betrieb ist. Haben Sie auch kein GPS in Ihrem normalen Handy? Ich will, dass Donglar mich orten kann. Für den Fall, dass mein Telefon mich im Stich lässt. Nehmen Sie dieses GPS raus, Adamsberg. Sie sind unvorsichtig. Schalten Sie Ihr normales Telefon so oft wie möglich aus. Keine Gefahr, Donglar ist der Einzige, der mein GPS-Signal hat. Vertrauen Sie keinem Menschen. Ihn schließe ich davon aus. Schließen wir Donglar aus, wenn Sie wollen. Aber nicht die Existenz eines Menschen, der jeden Schritt Donglars verfolgt. Und Sie, weil? Ihre Begehrlichkeit? Ich habe das Glück, verstehen Sie, dass ich mich sehr mag. Das verringert meine Gier und meine Ansprüche an die Welt. Oh, gleichwohl wünschte ich mir, auf großem Fuß zu leben, in einem weiträumigen Stadtpalais. Aber niemand sucht mich zu kaufen. Ich bin zu kompliziert. Oh, und viel zu teuer. Ich könnte Ihnen ein kleines Kätzchen anbieten. Eine Woche alt und weich wie weiße Baumwolle. Würde ganz gut in Ihr Palais passen. Das könnte mich interessieren. Nehmen Sie dieses GPS raus, Adamsberg. Dazu müsste ich Ihnen bedingungslos vertrauen. Menschen, die vom Prunk vergangener Zeiten träumen, geben keine guten Verräter ab. Ich muss sicher gehen, dass Sie es rausnehmen. Deswegen musste ich zu Ihnen kommen. Sind Sie? Vladislav Moldovan. Sie können mich Vlad nennen. Jean-Baptiste Adamsberg. Danke, dass Sie mich begleiten. Das ist unser Abteil? Ja, die Abteilung Dienstreisen hat mich wohl mit einer prominenten Persönlichkeit verwechselt. Das ist ja toll. Haben die Herren schon etwas gefunden? Ich nehme das Abendmenü à la Française. Spargelcreme, Seezunge à la Plogoff. Sehr wohl, Signore. Seezunge à la Plogoff? Si, la sogliola. Nach bretonischer Art. Angerichtet con un sugo mit einer Soße von eigens aus Plogoff gelieferten Venusmuscheln. Plogoff an der Pont Jura. Ich bedanke mich. Wissen Sie, dass er Sie verehrt? Wer? Donglar. Und dass Sie ihn gleichzeitig nerven. Donglar nervt alles. Das kriegt er ganz allein hin. Adrianus, wie mein Jedo ihn nannte. Jedo? Großvater. Ah, ja. Ja. Adrianus Donglar hat mir nicht gesagt, warum Sie nach Kiseljevo wollen. Haben Sie von dem Mord in Garsch gehört? Der alte Mann, der völlig zerstückelt wurde? Ja. Er hat ein Schreiben hinterlassen. Darin taucht der Name Kislova auf, in kyrillischen Buchstaben. Adrianus Donglar hat gesagt, es wäre wegen meinem Jedo. Ja. Ihr Onkel Donglar kennt die Geschichten auch von Slavko. Und Donglar hortet bekanntlich Wissen wie Eichhörnchen Nüsse. Weit mehr als für 20 Winter. Er erinnerte sich, dass ein gewisser Pierre Vaudel, so heißt das Opfer, eine Zeit lang in Kislova gewohnt und Slavko ihm davon erzählt hat. Dieser Vaudel soll Feinde gehabt haben, vor denen er nach Kislova geflohen ist. Vlad, ich brauche eine Auskunft. Hm? Ja? Ihr Giedo, wie hießen seine Eltern? War das ein Name, der mit Plock beginnt? Plock? Ja. Plock, nein. Und sein Vater, seine Mutter, ihre Ur-Jeda? Nicht Jada Adamsberg, Baba. Nein, nein. Und im Umkreis von Jedo, unter seinen Freunden, Verwandten, nirgendwo ein Plock. Das ist mir was mehr. Sie bringen mich zum Lachen, Kommissar. Ich mag sie. Danke. Doch. Doch, es gab einen Plock. Das war sein Geschichtslehrer, Mihai Plogodrescu, ein rumänischer Cousin, der im Rentenalter in Kiseljevo lebte. Sie waren unzertrennlich wie zwei Brüder mit einem Altersunterschied von 15 Jahren. Und das Unglaublichste, sie starben im Abstand von nur einem Tag. Plogerstein, Plögener, Plogov, Plogodrescu. Eine fantastische Reihe, von der man die Sitzungen allerdings ausklammern muss. Danke, Vlad. Kannst weiter schlafen. La Kunoc. Ja, gute Nacht. Ein Problem? Hab ich Sie geweckt, Dongla? Ihr Neffe lacht in einem fort. Kein Gedanke an Schlaf. Ja, der hatte schon als Kind ein glückliches Naturell. Hören Sie, ich habe das Dossier der Kollegen aus Österreich gelesen. Finden Sie so schnell wie möglich die Namen der Großeltern des alten Vaudel heraus. Väterlicher wie mütterlicherseits. Ja. Gehen Sie eventuell noch weiter zurück, soweit Sie müssen. Bis Sie auf einen Plock stoßen. Was heißt ein Plock? Plogerstein, Plögener, Plogov, Plogodrescu. Ein Familiennamen, der mit Plock anfängt. Ah. Die Österreicher haben herausgefunden, dass die Mutter von der deutschen Frau Abster eine geborene Plogerstein war. Der in Pressbaum ermordete Konrad hieß Plögener. Und der rumänische Cousin ihres Onkels Slavko hieß Plogodrescu. Seine Füße sind es, die auf dem Londoner Friedhof stehen, nicht die ihres Onkels. Ist doch immerhin ein Trost. Hm. Und Plogov? Sind die Sitzungen, die wir heute Abend gegessen haben. Ach, gut. Woran denken Sie? Die Vendetta, die Vaudel so fürchtete. Und warum haben diese Plocks nicht alle denselben Namen? Diaspora. Oder auch bewusste Verschleierung ihres Namens. Wecken Sie oft Leute in der Nacht, um zu erfahren, ob es einen Plock in Ihrer Familie gibt? Vlad, werfen Sie mal einen Blick in den Gang. Die Frau im beigefarbenen Kostüm. Elegant, reich, hübscher Körper. Falsche Augen, Plock. Ich würde die Finger von ihr lassen. Sie hatte die Tür ihres Abteils ein Spaltbreit offen gelassen. Vielleicht hat sie auf jemanden gewartet. Ich glaube, die saß auch in meinem Flieger von Paris nach Venedig. Der verbotene Ort von Fred Vargas. Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze. Zweiter Teil. Es sprachen Adamsberg, Volker Risch. Danlard, Peter Fricke. Josselin, Matthias Ponier. Serg, Daniel Wiemer. Vlad, Carlo Ljubek. Weil, Jürgen Thurmann. In weiteren Rollen Matthias Hase, Heinrich Giskes, Georg Marien, Sigrid Burgholder, Fabian Sattler, Paul Fasnacht, Gabriele Blum, Jochen Kolender, Hans Schulze, Hüseyin Michael Cirpici und viele andere. Technische Realisation Günter Kasper und Nico Schütte. Komposition Hamann. Regieassistenz Gerrit Bohms. Bearbeitung und Regie Frank-Erich Hübner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.